Wie Flaubert notiert Claude Lévi-Strauss seinen Ekel vor Reisen und Forschungsreisenden. Er empfindet Scham und Überdruss angesichts seiner Aufzeichnungen. Die erlittenen Strapazen und die Erfahrung der tödlichen Langeweile, die solche Reisen begleitet, erscheinen ihm sinnlos. Wie Flaubert muss Claude Lévi-Strauss erleben, dass die Forschungsreise ihn in extremer Weise zur Auseinandersetzung mit sich selbst zwingt. Doch das Allerschlimmste für jeden modernen Forschungsreisenden ist das Erlebnis seiner Unfähigkeit, sich dem Fremden wirklich zu nähern, es umfassend zu begreifen, gleichgültig wie gut sein Wille und seine Vorbereitungen sein mögen. Der Schriftsteller Claude Ollier, der lange Jahre in Marokko gelebt hat, beschreibt dieses Scheitern in seiner 1980 preisgekrönten Meditation über Marrakesch. In blinde Mauern eingeschlossene Intimität. Jedes Eindringen aus der überfüllten Straße wird durch die kleinen Türen verwehrt, die man nie ganz, immer nur einen Spalt weit öffnet und die schwere Schlösser haben. Verstohlene Blicke auf einen gelben Korridor, einen Stall, einen Springbrunnen, Laterna Magica im Zeitraffer. Hinter der schmutzigen Türschwelle der Palast des Bourgeois, manchmal am Ende einer Sackgasse das Privileg eines Riad, von wo der Besitzer über eine Ansammlung dreckiger und teuer vermieteter Baracken regiert. Du weißt das alles und versuchst, dich zurechtzufinden, das Geheimnis jener stummen Gegenwart von Augen und Ohren zu ergründen, die dich hinter jeder Ecke erwarten, die dich weniger beurteilen, als am Ausdruck deiner Augen auszuloten versuchen, inwieweit du das Volk der Schriften für dich vereinnahmen willst. Du fühlst, dass man dir misstraut, nicht ohne Grund und nicht nur dir allein. Eine unklare, verwickelte Geschichte. Manch einer verliert sich in ihr. Je wissender der Eindringende, desto schärfer spürt er das sich Verschließen der anderen Kultur. Hinter all diesen Erfahrungen scheint eine unlösbare Aporie auf, deren Grund der Ethnologe Claude Lévi-Strauss folgendermaßen begreift. So sehe ich mich, einen Reisenden, als Archäologen des Raums, der vergeblich versucht, anhand von Bruchstücken und Ruinen das Exotische zu rekonstruieren. Und hinterhältig beginnt nun die Illusion, ihre Netze zu spinnen. Ich wünsche mir, zur Zeit der wahren Reisen gelebt zu haben, als sich in all seiner Pracht ein Schauspiel darbot, das noch nicht verdorben, verseucht und verflucht war. Jeder Lichtstrahl in die Vergangenheit erlaubt es mir, eine Sitte zu retten, ein Fest zu gewinnen, eine Überzeugung. In einigen hundert Jahren wird am selben Ort ein anderer Reisender ebenso verzweifelt wie ich all den Dingen nachtrauern, die ich heute hätte sehen können und die mir entgangen sind. Als Opfer eines doppelten Unvermögens verletzt mich alles, was ich sehe, und ich werfe mir unablässig vor, nicht genau genug hinzuschauen.